zusammen sehe, dann sage ich immer, boah, jetzt trinkt der schon wieder aus der Flasche. Das darf nicht wahr sein. Er trinkt aus der Flasche, obwohl so viele Gläser sicher auch im WDR rumstehen, ne? Ja, richtig, wahrscheinlich. Ich bin halt ein Flaschentrinker. Aber ja, zu deiner Beruhigung, hier ist kein Schnaps drin oder so, sondern pures, kölsches Wasser. Ja gut, Miriam, nur noch mal gesagt haben. Wir rufen dich gleich sofort zurück. Ja gut, alles danke. Gute, bye bye, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, ihr draußen an den Fernsehgeräten, jetzt seid ihr auch da. Darüber freue ich mich sehr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show heute Nacht. Und ihr erreicht mich unter meiner Telefonnummer 0180 5678 111. Ich habe gerade den Radiozuhörern schon gesagt, ich schlage noch ein Thema vor, über das wir uns auch unterhalten könnten. Und zwar das Thema Gewalt gegen Schwule und Lesben. Ist euch das, sofern ihr schwul oder lesbisch seid, schon passiert, dass ihr auf der Straße oder wo auch immer massiv angemacht worden seid, aufgrund eurer oder wegen eurer sexuellen Orientierung oder vielleicht sogar zusammengeschlagen worden seid? Dann ruft mich auch an, wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt. 0180 5678 111, meine Telefonnummer, und meine Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt geht's weiter mit Toni, 23 Jahre alt. Hallo, hier. Ja. Domian. Toni, hi. Und zwar, ich habe angerufen, weil ich habe nämlich ein kleines Problem, beziehungsweise so klein ist das Problem gar nicht. Ich habe eine Tätowierung. Und zwar, ich bin habe ziemlich recht viele Tätowierungen, nur eine Tätowierung stört mich ganz besonders. Mhm. Und das ist die Namenstätowierung von meiner Ex-Freundin über meinem Charmer-Ansatz. Ach, du lieber Gott. Ja, das ist... Warum hast du sowas gemacht? Man tätowiert doch die Namen einer Freundin nicht in die Haut. Gut, ich meine, man hört so viele Beispiele von irgendwelchen Leuten, wo das halt... Also die halt irgendwelche Namen halt eintätowiert haben und so, und mich hat es damals halt nicht abgeschreckt. Ich war du damals so verliebt in die Frau? Ja, ich war total verliebt. Wie heißt, wie hieß die Frau? Vicky. Vicky? Vicky, ja. Vicky, so wie Leandros. Ganz richtig. So ähnlich. So, und jetzt steht da groß... Und ja, hat mich das auch nicht gestört, den Namen eintätowieren. Jetzt steht dick Vicky über deiner Schambehaarung. Das ist, da steht, das ist so eine Rose und da ist halt wie so eine Schleife drumherum. Also so, kennst du diese Spruchbänder halt? Ja, und ja. Da sieht das halt aus, da steht halt dick Vicky drauf. Also dick, richtig groß. Also wie viel Zentimeter? Man kann es eindeutig lesen. Und wie ich das leider auch schon mal festgestellt habe, können es die anderen Frauen, mit denen ich zusammen war, nach meiner Beziehung mit Vicky, können es im Dunkeln auch lesen oder im Halbdunkeln. Im Dunkeln sogar. Wie reagieren dann die Frauen, wenn die gerade sich mal dir sehr zärtlich und intim nähern und plötzlich lesen sie Vicky? Das ist kommt ganz drauf an. Also es ist, ich habe jetzt seit 2 Wochen Schluss mit Vicky und ach so frisch ist das noch. So frisch ist das noch, ja. Gab also es denn da schon eine andere Frau? Ich habe, also 2 andere Frauen waren das bisher. Mhm. Also einmal habe ich halt eine Frau auf einer Party getroffen und so. Mhm. Und das war eigentlich von vornherein klar, dass es nur bei einem One-Night-Stand bleibt und so. Und also für die war das auch klar, dass ja, also sie hat es halt gesehen und sie hat es auf jeden Fall gesehen und ja, hat halt komisch drauf reagiert. Sie hat es aber nicht abgeschreckt. Aber ich habe da auch eine andere Frau kennengelernt und mit der habe ich mich halt mehrmals auch schon getroffen und so, mhm, und habe mich auch mehrmals mit der verabredet und wollte halt auch irgendwie in eine Beziehung. Und sie wollte es halt irgendwie auch wieder, also so, also halbwegs. Also du kannst aber ja auch vorstellen, wie das ist, wie man so einen Beziehungsplan, ja, hat, nachdem man 3 Jahre, ja, mit seiner Frau. Aber du warst mit dieser zweiten noch nicht im Bett. Nein, also, ja, also sie hat sie es gelesen und hat sie es nicht gelesen? Wir wollten ins Bett und sie hat es gelesen und war furchtbar schockiert und es hat sich angezogen, ist aus dem Zimmer gegangen. So eine empfindliche Frau ist das. So eine empfindliche, ja, ich meine, du musst dir das vorstellen. Also ich stelle es mir völlig klar vor. Also vielleicht, also man kann das ja schlecht wegmachen, ne? Das ist sehr... Deshalb, das möchte ich auch von dir wissen. Gibt es Möglichkeiten? Sowas? Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, die sind aber sehr schmerzhaft und sehr aufwendig. Vielleicht gäbe es eine einfachere Lösung, indem du immer, wenn so etwas ansteht mit einer Frau, einfach ein Pflaster draufklebst. Oder du denkst dir irgendetwas aus, also neben Vicky Leandros gibt es ja vielleicht noch irgendeinen Star, der mit Vornamen Vicky heißt. Mhm. Und dann könntest du ja sagen, dass du einfach ein Fan von diesem Star bist. Ja, da sind die Frauen doch beeindruckt. Also ne, ein Fan von einem Star ist doch schon nicht schlecht. Domian, du hast die besten Ideen. Das ist klasse. Das gefällt mir. Das, also wie gesagt, wir lachen jetzt über das Thema, aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt seit 2 Wochen nicht mehr mit Vicky zusammen. Ja. Und Also, und ich denke, das ist das meiste von meinem Leben habe ich noch vor mir und laufe halt noch mit dem Namen rum. Und es gibt auch keine Chance, mit Vicky wieder zusammenzukommen. Also, so ist es. Vielleicht noch eine Möglichkeit. Geh doch mal so das Lexikon durch, was es für Worte gibt, die mit Vicky anfangen, die man aber noch fortsetzen könnte. Dass du vielleicht einfach noch ein paar Buchstaben dranhängst. Das geht nicht, das passt von der Tätowierung her nicht. Ach, das passt da nicht. Nein, das passt von der Tätowierung her nicht. Also, dann oute dich einfach als Vicky der Anderes-Fan. Ist vielleicht dann auch eher peinlich für dich. Ich weiß nicht, auf was für Musik du stehst. Also ich bin jetzt 23, also Vicky Leandros. Naja, gut. Also das Pflaster muss erstmal herhalten, ich glaube schon. Das andere ist nicht so das Angenehmste. So wie ich das gehört habe. Ich habe damit keine Erfahrung. Ich weiß. Also, weil ganz im Dunkeln, also wenn es beim Sex ganz dunkel ist, mag ich das auch nicht besonders. Also ein bisschen Licht muss schon da sein. Also. Aber jetzt ganz im Ernst mal, ich finde es aber auch ziemlich jämmerlich von dieser Frau, dass die wegen dieser Tätowierung wegläuft. Also, oder da den Tarz macht. Ja, das ist halt das Problem. Sie hat es mir halt auch geschildert. Also ich habe mich nachher mit ihr wieder getroffen. Mhm. Also, oder kurz. Wir haben uns halt kurz unterhalten. War mir zufällig. Und auf jeden Fall hat sie mir halt gesagt, dass sie es halt... Ich habe ja halt auch, muss sie halt auch erzählen, dass ich seit 2 Wochen nicht mehr mit Vicky zusammen bin. Und da hat sie auch gesagt, dass ich diese Frau doch noch unheimlich lieben würde oder gut, dass ich die damals unheimlich geliebt habe. Das ist vielleicht, wenn die Geschichte noch erzählt wird, aber nur, dass der Name da steht. Ich glaube, jede tolle Frau, jede gute Frau, der ist das egal. Nur ich musste ja auch offen zu der Frau sein, zu der zusammen. Ja, also ich wollte ja auch eine Beziehung mit ihr. Lieber Toni, lass dich nicht runterkriegen und lass das Tattoo da, wo es ist. Es sieht sicher sehr nett aus. Und es werden schon Frauen kommen, denen das völlig egal ist. Super. Alles Gute. Ich tschüss. Danke dir für deine Tipps. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir auch. Viel Spaß bei der Sendung. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Rita, 48 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Hallo Florian. Rita, guten Morgen. Das ist Folgendes. Es geht darum, dass ich mich auch immer geekelt habe vor dem Geschlechtsteil von meinem Mann, wenn der immer verlangt hat, Mundbefriedigung. Und auf einmal bin ich auf die Idee gekommen, wir haben noch verschiedene Liköre im Tabar, dass ich mal ein Eierlikör genommen habe. Ja. Sehr schön. Den ließ ich den Label runterlaufen, ja, unten hin und dann noch einmal klappte das einwandfrei. Und dann hast du den Eierlikör genossen? Ja. Bis zum letzten Tropfen? Ja, bis zum letzten Tropfen ausgesaugt. Hat mir dann nichts mehr ausgemacht. Also es ist ein bisschen Alkohol im Spiel. Ging es denn auch mit Bananenlikör oder Kirschlikör? Ja, mit Kirschlikör. Aber das ist doch für den Mann ist das vielleicht nicht so ganz toll. Das ist so klebrig alles dann. Ja, ne? Es klebt sehr, aber es macht nichts. Man kann ja hinterher duschen, ne? Ja, man kann duschen hinterher. Ja. Also dein Mann gefällt das auch so? Ja, auch sehr. Und dafür, dass er dann richtig so schön verwöhnt wird, nimmt er das vielleicht auch gerne in Kauf? Ja. Ein Tipp von Rita, also für all die Frauen, es gibt nachher eine Postecke hier bei mir, da schreibt mir eine junge Frau auch noch einen Tipp, der geht so in deine Richtung ungefähr. Ja. Also wenn Frauen damit Schwierigkeiten haben, vielleicht ein Griff zur Eierlikörflasche und es klappt mit dem Oralsex. Genau. Danke, Rita. Bitte. Ich vermute, dass ihr einen hohen Verbrauch an Eierlikör habt. Ne? Ja. Da muss Aldi dann richtig Nachschub bringen. Ah, ne? Ist ja nicht so teuer, ne? Tschüss, Rita, alles Gute. Ciao. Danke, ciao. Jens, 16. Ja, hallo? Ja, hallo Jens. Ja, hallo Domian. Du bist 16 Jahre alt. Ja, genau. Über was reden wir jetzt? Über mein Problem, würde ich mal sagen. Ja, was ist denn das? Ja, also mein Problem ist halt, dass ich ziemlich große Ohren habe und sie auch abstehen. Und ja, dass mich eigentlich fast jeder, der mir begegnet, sich darüber lustig macht oder irgendwelche Kommentare dazu abgibt. Was sagen die Leute denn? Ja, zum Beispiel, ja, putz mal deine Ohren, ich nehme normalerweise ein Ohrstäbchen, du brauchst eine Klobürste und so weiter und so fort. Da lachst du dann gar nicht mehr drüber, ne? Nee, eigentlich weniger. Wo wirst du, du gehst zur Schule noch? Ja. Ja, wirst du in der Schule deshalb auch gehänselt? Ja. Ja? Mhm. Und von deinen engeren Freunden auch? Ja, aber bei denen ist es eigentlich nur Spaß, aber manchmal geht der Spaß bei mir auch zu weit irgendwie. Also die Dinger sind richtig weit und groß. Die stehen, genau, richtig weit ab, sodass es dir selbst auch nicht gefällt. Genau. Mhm. Und ich habe halt auch kurze Haare und da kommen halt die großen Ohren noch besser zur Geltung halt. Mhm. Ja, und man sieht es dann so regelrecht, ne? Ja, genau. Also, du kannst es nicht unter Haaren verstecken. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Nee, eigentlich nicht, weil mir ist es ein bisschen peinlich, mit meinen Eltern darüber zu reden, dass andere Leute mich halt fertig machen deswegen. Mhm. Weil, Jens, was hast du für ein Verhältnis zu und mit deinen Eltern? Da habe ich eigentlich ein recht gutes Verhältnis. Mhm. Also ich finde, du solltest mal mit deinen Eltern drüber reden. Und dann solltet ihr vielleicht mal gemeinsam oder du alleine auch mal mit eurem oder deinem Hausarzt darüber reden. Weil Ohren anlegen ist schönheitschirurgisch eine relativ kleine Geschichte. Ja, aber ich schätze mal, dass es die Krankenkasse nicht zahlen würde, oder? Und das kommt eben darauf an, wie groß die Ohren sind und wie abstehend sie sind und wie sehr dich das seelisch belastet. Also es könnte durchaus sein, dass die Krankenkassen das auch übernehmen. Ja. Also wenn dir damit richtig geholfen wäre und man dir helfen könnte, wäre das sicherlich ein ganz guter Schritt. Aber dafür müsst du halt dann mal ein bisschen auch mit den dich umgebenden Leuten reden. Erstmal mit den Eltern und dann mit dem Arzt halt. Mhm. Würde ich auf jeden Fall machen. Denn du leidest da ja richtig drunter, ne? Ja, schon. Hast du denn da auch Komplexe bei, also Mädels gegenüber? Ja, also das ist halt so, wenn ich mal ein Mädchen kennenlerne, das mich auch richtig mag, dann kommen halt im letzten Moment irgendwelche Typen her und machen sich halt lustig über mich und dann... Und schon ist das Mädel wieder weg. Genau. Hast du denn schon mal eine Freundin gehabt? Nee, noch nicht. Hast du den Eindruck, dass es damit zusammenhängt? Wie meinst du das? Also, dass letztendlich die Ohren dann schuld sind, dass du noch keine Freundin hattest? Ich glaube schon, ja. Mhm. Also Jens, überspring mal so deine Hemmung und sprich mit den Eltern und dann vielleicht auch gemeinsam, wie gesagt, dass ihr gemeinsam einen Termin mal mit eurem Arzt macht und euch da beraten lasst, ganz einfach. Okay, mache ich. Alles Gute. Danke. Tschüss, Jens. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Jochen und Jochen ist 17. Ja, hallo. Hallo Jochen. Ja, servus Domian. Hi. Ja. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, bei mir in der Schule ist ein homosexueller Junge. Mhm. Ja. Wie alt ist der? Ich weiß nicht, ich glaube, der ist 15, ja, nicht so arg viel mit dem zum Tor. Also schon sehr jung noch, ne? 15 Jahre. Ja, ich glaube, ja. Mhm. Ziemlich jung. So, der ist bei euch in der Schule? Ja. Vermutlich unter dir, ne? In der Stufe? Nö, der ist eigentlich auf der gleichen Stufe, nur ich bin halt einmal sitzen geblieben. Mhm. Nun ist das ja noch kein großes Thema, dass da ein schwuler Junge ist. Ja, das ist halt das, dass wir dann halt nachher alle fertig gemacht haben, wegen dem. Weil das hat ja früher niemand gewusst und das ist halt auf einer Party aufgeflogen. Mhm. Wie ist das aufgeflogen? Ja, der hat halt einen analen Verkehr mit einem anderen Junge gehabt und hat ein Mädel hat ihn halt gesehen. Was? Er hat auf der Party einen analen Verkehr gehabt? Ja, halt. Also nicht vor alle Leute, ist ja mal klar. Also im Busch halt und... Ach so. Ja. Und das hat jemand gesehen? Ja, von meiner Freundin halt, die Schwester. Mhm. Und da war dann großes Theater? Ja, das ist, hat ja nah rumgesprochen. Also ich hab's persönlich jetzt gesehen. Mhm. Und ihr macht... Ja. Den Jungen richtig fertig, ja, oder? Ja, was heißt richtig fertig? Man macht halt blöde Bemerkungen über das Thema und so. Wie? Man blöde Bemerkungen. Mhm. Du selbst auch? Ja, das ist halt Gruppenzwang. Was heißt denn blöde Bemerkungen? Ja, wir sagen halt immer, ja, wir stehen direkt hinter dir und... Mhm. Ja, so, wenn der halt vorbeiläuft, dann... Na, er ist ja an die Wand und so. Mhm. Also ist schon, also so verbal zumindest, schon hart, ne? Ja, verbal schon. Also ihr schlagt ihn nicht zusammen? Nein, nee. Aber so mit den Worten haut er ihm schon mal einen vor. Ja, ich weiß nicht, das könnte vielleicht auch noch kommen. Also ich bin da strikt dagegen, aber da gibt es halt ziemlich extrem Leid bei uns in der Schule. Achso, es könnte durchaus sein, dass sich das noch so entwickelt, dass er doch mal zusammengeschlagen wird. Ja, es könnte schon sein. Mhm. Du findest das aber alles nicht so ganz toll, oder? Nö, eigentlich habe ich weniger was gegen... Also homosexuell, das ist meine Scheißsache, das ist klar, was er will. Aber, Entschuldigung, aber du machst damit? Ja, eigentlich schon. Warum? Aber mehr so passiv, also. Was heißt passiv? Ja, also nur halt gerade aus Gruppenzwang, weil es meine Kumpels ja auch mal hat. Mhm. Aber du sagst den einen oder anderen Spruch auch schon mal? Ja, eigentlich schon. Ist aber ein sehr feiger Zug von dir, ne? Ja, finde ich auch. Mutig wäre ja von dir, wenn du selbst diese Auffassung vertrittst, dass das letztendlich seine Sache ist. Wie ja, er, aber ich meine, ich muss ja auch irgendwie an mich denken. Ja, eben, denke mal an dich und mach nicht alle Scheiße mit. Nur weil irgendwelche Idioten in deinem Umfeld das machen, musst du das ja nicht mitmachen. Und du stehst doch viel besser da als Typ, als junger Mann, wenn du deine Meinung wirklich sagst und auch durchziehst. Ja, und aber vielleicht sogar dem beistehst und sagst, hier, lass den in Ruhe. Ja, aber dann stehe ich aber meine Freunde blöd da. Ich finde, so stehst du verdammt blöd da. Bei mir stehst du jetzt völlig blöd da. Was? Ja, wirklich, völlig, Jochen, wirklich. Ich finde es feige und ein ganz doofes Mitläufertum, was du da machst. Und so verändert sich die Welt nie, wenn Leute sowas machen. Ja, versetz dich doch mal in die Lage von diesem Junge, der ist erst 15 Jahre alt. Und ihr Hirnnies drescht auf den ein, nur weil der schwul ist. Versetz dich mal in die Lage, stell mal vor, du wärst das. Ja. Was das für ein Gefühl wäre in der Schule? Ja, ich weiß nicht. Also ich würde glaube nicht mehr in den Schulgang oder so. Ja, eben. Das, du, ihr macht den ja völlig fertig und ja, dessen ganzes Leben ist ja im Moment wahrscheinlich völlig voller Angst und weiß ich was. Ja. Also, der überlegt sich auch wahrscheinlich überhaupt, ob er am nächsten Morgen in den Schulgang oder so, schätze ich mal. Was? Ob der überhaupt am nächsten Morgen in die Schule ja, geht. Ja, das ist doch schlimm. Und wenn du jetzt sogar sagst, es könnte sein, dass der sogar irgendwann mal zusammengeschlagen wird, dann hört der Spaß ja nur endgültig auf, ne? Ja, stimmt schon. Also tritt dich mal volle Pulle in deinen Hintern und sei mal ein Kerl. Ich stoße mir richtig in den Hintern. Ja, und sei mal ein Kerl und mach den ganzen Krampf nicht mit. Und wenn du ganz mutig bist, dann steh dem sogar mal ein bisschen bei, wenn da wieder irgendeine Attacke läuft. Ja, ich versuch's doch, Mann. Ja, ich will's hoffen. Und darf ich nun was los, war? Was denn? Ja, ein Freund, der Thorsten, hat Geburtstag und dem alles Gute gratulieren. Das haben wir also alles Gute, Thorsten, gell? Haben wir jetzt. 17. Geburtstag. Haben wir jetzt gemacht, ne? Alles klar. Tschüss. Ciao. Renate, 28. Hallo, ja, liebe Renate. Ich muss mal was sagen. Also ich finde es sehr schade, dass man die Lesben und die Schwulen immer so tituliert. Tituliert? Ja. Ruft Renate aus der Schweiz an? Ja. Kann das sein? Ja. Das ist schön. Lima, was meinst du mit tituliert? Ja. Dass man sie beschimpft oder wie? Ja, genau. Ja, aber das ist ja so generell macht man das ja nicht. Ja, also hier in der Schweiz gibt es sehr viel. Viele also, dass sie nicht so anerkannt werden wie wir, normalen Hetero. Lebst du in einer großen Stadt in der Schweiz oder eher auf dem Land? Wie groß ist denn dein Ort oder dein Dorf? Ich weiß es nicht, ich bin frisch hierher gezogen. Mhm. Aber ich habe vorher in der Stadt gewohnt und das, aber gut, das ist nicht das Thema. Wie erlebst du das denn? Wie werden in der Schweiz denn Schwule und Lesben diskriminiert? Ach, dann wird nachgesehen und, oh, das geht doch nicht, das sollte man verbieten. Und dabei sind es die nächsten Menschen, die es geht. Aber da gibt es wahrscheinlich bei euch auch, vermute ich auch, ein großes Gefälle zwischen, was ich jetzt, den Metropolen Zürich und Genf und irgendwelchen kleinen Nestern, ne? Ja, aber in den kleinen Nestern sieht man es ja nicht. Ja, genau. Da verstecken sie sich ja. Aber wenn sie in die Stadt gehen und da ist es auch noch schlimm. Da finde ich es auch noch schlimm. Ich habe es so erlebt. Mhm. Also, aber ich finde es die nächsten Menschen. Hast du denn schon Freunde in den Kollegen? Kollegen. Bitte? Ich hatte zwei Kollegen. Zwei Kollegen. Und da bist du immer wunderbar mit ausgekommen. Ja. Ja. Also sollten wir jetzt an dieser Stelle aus dem hohen Norden die Schweiz aufrufen zu mehr Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben. Aber ich glaube, das hat nicht nur die Schweiz nötig, sondern auch noch viele Regionen in Deutschland. Ich glaube, alle. Oh, ja, ja. Nicht nur Deutschland, alle. Ja, obwohl wir, glaube ich, hier in Mitteleuropa schon recht gut dastehen. Ne? Ja, okay, aber... Also wir leben hier, wo diese Sendung hier produziert wird, aus Köln, leben wir in einem sehr liberalen Umfeld, was das angeht. Wir hier können das manchmal gar nicht glauben, dass es das noch alles gibt. Ich weiß nicht, ich kenne Köln nicht, ich... Also, ihr lieben Schweizer... Das sind auch nur Menschen, ne? Wolltest du damit sagen. Ja. Auch nette Menschen. Liebe Renate, danke für deinen Anruf. Schönen Gruß in die Schweiz. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Katrin. Und Katrin ist 23 Jahre alt. Ja, hi. Hi, Katrin. Mein Thema ist, ich habe am Montag, muss ich zum Gericht, weil ich eine Anzeige gegen meinen Onkel gemacht habe. Mhm. Und das ist jetzt eine Aussage muss ich da halt machen vom Gericht. Du hast eine Anzeige gegen deinen Onkel gemacht. Mhm. Warum? Weil er mich halt über ein paar Jahre hinweg missbraucht hat. Sexuell missbraucht hat? Ja. Mhm. Und bis gestern habe ich eigentlich gedacht, das wäre halt nicht anders als bei der Polizei, dass ich da ganz normal hingehe, dass halt der Richter da sitzt und der Staatsanwalt da sitzt und ich dann halt meine Aussage mache. Mhm. Und gestern hatte ich noch mal ein Gespräch mit meinem Rechtsanwalt. Mhm. Und der hat mir dann erzählt, dass halt mein Onkel das Recht hat, dabei zu sein und auch der Anwalt von meinem Onkel, dass die halt auch das Recht in Anspruch genommen haben. Und Moment, wo bei zu sein? Bei der Aussage, die ich am Montag beim Gericht machen muss. Mhm. Ja. Und das schreckt dich jetzt sehr ab, oder? Ja, ich weiß nicht, ich bin total hippelig seit gestern und... Mhm. Das wusstest du nicht vorher? Das wusste ich vorher nicht. Ja. Du sagst, er hat dich viele Jahre sexuell missbraucht. Mhm. Von meinem 12. bis meinem 18. Lebensjahr. Und bis zum 18. Lebensjahr? Mhm. Das liegt also jetzt 5 Jahre zurück? Ja. Wie kam es dazu, dass du dich dann dazu entschlossen hast, ihn anzuzeigen? Ich habe vor 3 Jahren habe ich einen Selbstmordversuch unternommen. Mhm. Bin halt vom Born gefahren mit seinem Auto und bin dabei halt dummerweise, oder jetzt Gott sei Dank, rausgerettet worden aus meinem Auto. Mhm. Bin dann halt in die Klinik gekommen. Mhm. Und von da aus hat man mich halt, die Ärztin, die mich da behandelt hat, hat mir ganz klipp und klar gesagt, entweder ich gehe halt freiwillig in die Psychiatrie oder ich werde zwangseingewiesen. Mhm. Ja, und da habe ich mich dann halt mehr oder weniger dazu entschlossen, freiwillig reinzugehen. Mhm. Und durch den Therapeuten und durch die ganze Arbeit, die die ja geleistet haben, habe ich heute auch angefangen, zum ersten Mal da überhaupt mit jemandem darüber zu reden. Und so kam das dann alles in die Gänge und du hast das auch dann bearbeitet und aufgearbeitet. Hast du denn zu diesem Psychiater oder Psychologen, Therapeuten noch Kontakt? Dummerweise nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das halt durchziehen können, weil ich halt auch total guten Kontakt mit denen hatte und die halt auch gesagt haben, das ist kein Problem, die begleiten mich auch durch den Prozess und alles. Und jetzt vor einem halben Jahr hat der Therapeut halt eine andere Anstellung gekriegt und ist in einer anderen Stadt und seitdem habe ich halt den Therapeuten nicht mehr. Ja, weil gerade jetzt in dieser Situation wäre es vielleicht sehr, sehr hilfreich für dich, einen diesbezüglichen Ansprechpartner zu haben. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, dass du dann auf jemand anderen zurückgreifst? Ich suche im Moment noch einen ambulanten Therapieplatz, aber die haben alle Wartezeiten bis zu 4-5 Monaten. Mhm. Und das ist im Moment halt total schwierig. Also. Ja, also das hielt sich wirklich auch für sehr angemessen, wenn du da jetzt so große Angst hast vor dieser Konfrontation, dass du da einen Fachmann an deiner Seite hast, der dir da ein bisschen beisteht. Ich habe ja einen Fachmann oder eine Fachfrau auch immer hier im Hintergrund bei mir. Du hast jetzt ganz akute und aktuelle Angst vor diesem Termin. Mhm. Ich möchte dir anbieten, dass die Petra sich jetzt mit dir noch ein bisschen darüber unterhält, liebe Katrin. Mhm. Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und versuche das auf jeden Fall irgendwie hinzukriegen, dass du einen Therapeuten als Ansprechpartner bekommst. Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Aber es ist halt im Moment Wartezeit. Ja. Aber vielleicht kannst du das mit Petra auch besprechen, da muss es doch irgendwelche Mittel und Wege geben, dass jetzt wegen der Aktualität, dass man da irgendetwas drehen kann. Redet ihr beiden mal miteinander. Mhm. Alles Gute. Okay, tschüss, Katrin. Danke. Ciao. Tschüss. 1.31 Uhr und 47 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln von Radio 1 Live. Und im WDR Fernsehen heute Nacht sind wir ganz offen für eure Themen. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr müsst einfach nur meine Telefonnummer wählen. 0180 567 8111, oder ihr könnt mir auch faxen unter 0180 567 8110. Und wenn ihr euch vielleicht auch mit mir unterhalten wollt über das Thema Gewalt gegen Schwule und Lesben, das ist heute Abend auch ein Themenvorschlag von mir, über den wir uns unterhalten könnten. Also wenn euch so etwas schon mal passiert ist, sei es, dass ihr irgendwie dumm angemacht worden seid oder vielleicht sogar, dass man gewalttätig gegen euch geworden ist oder dass ihr zusammengeschlagen worden seid, 0180 5678 111. Und bevor es weitergeht, kommt jetzt eine Domian-Postecke mit Lob und Tadel. Fangen wir an mit dem Lob. Stefanie aus Mainz schreibt: Lieber Domian, dein Auftritt bei Hans Meiser hat es wieder einmal an den Tag gebracht. Du bist der beste Moderator von allen. Mach weiter so. Und sorg bitte dafür, dass deine Sendung auch in anderen dritten Programmen übertragen wird. Liebe Steffi, ich werde das tun, was in meiner Macht steht, dass demnächst vielleicht alle dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens diese Sendung hier machen. Aber so viel Macht habe ich ja nur auch nicht. Wollen wir mal gucken. Dann die andere Rubrik, Tadel, von Herrn Eberhard V. aus Eschwege. Der schreibt: Sehr geehrter Herr Domian, ich verfolge ab und an Ihre Talkshow. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Sendung unerträglich finde. Sie sind absolut schamlos und penetrant. Kitzeln Sie doch aus den Leuten noch den letzten Rest Intimes heraus. Mich interessieren nicht die Onanie-Praktiken gewisser Anrufer. Ich will die Impotenzprobleme eines 52-jährigen Schwulen gar nicht hören. Und die jammernden Hausfrauen mit zu dicken Bäuchen und zu großen Brüsten widern mich beinahe an. Da lese ich lieber ein gutes Buch. Da habe ich doch eine fantastische Idee. Wir sammeln alle gemeinsam, damit Herr Eberhard V. sich ein gutes Buch kaufen kann und damit er sich das hier alles gar nicht mehr antun muss. Dann noch ein schöner Tipp zum Thema Oralsex. Wie gesagt, da haben wir eine Lawine losgetreten. Wir werden ja gar nicht mehr Herr über all die Meinungsäußerungen der Damenwelt zu diesem Thema. Es schreibt Katrin und sie sagt, dass, also ein Tipp nochmal, geht sie in die Richtung Eierlikör, das beste Stück des Mannes mit Schlagsahne einsprühen, eine Erdbeere oder eine Kirsche drauf und dann genießen. In Klammern, das ist aber nichts für Leute, die auf dem Abnehmtrip sind, da ist Gewichtszunahme möglich. Gut, dass wir das dann auch noch bedenken. Jetzt wieder was Kritisches von Jutta aus dem hohen Norden, aus Tannstedt. Sie schreibt: Hallo Domian, ich fand es unmöglich, wie du die Frau, die wegen ihrer Katze angerufen hat, verarscht hast. Dies auch umso mehr, als dass die äußerst verzweifelte Frau dies nicht einmal gemerkt hat. Derartige tierverachtende Reaktionen habe ich schon häufiger von dir vernommen. Ich rege an, dein Team anzuweisen, Anrufer, die wegen eines Anliegens ein Tier betreffend anrufen, erst gar nicht mehr in die Sendung durchzustellen. Dann wird den Anrufern wenigstens die unangenehme Situation erspart, nach ein paar veralbernden Bemerkungen aus der Sendung geworfen zu werden. Und es ist mehr Platz für Anrufer zum Thema Blasen, das dir augenscheinlich mehr liegt. Stimmt. Und Sven aus Bad Oeynhausen schreibt mir: Hallo Domian, ich habe ein echtes Problem. Mein Freund Thomas ist süchtig nach dir. Immer wenn wir etwas unternehmen wollen, sagt er: Tut mir leid, geht nicht, ich muss heute Domian gucken. Außer am Wochenende geht er abends überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Kannst du ihm nicht einmal sagen, dass es auch noch ein anderes Leben außer deiner Sendung gibt und er nicht immer seinen Freund im Stich lässt, nur wegen deiner Sendung? Also lieber Sven aus Bad Oeynhausen, wir haben lange überlegt, wie wir dir helfen können. Extra für dich und deinen Freund Thomas lassen wir morgen diese Sendung hier ausfallen, damit ihr beiden Süßen euch einen wunderschönen Abend machen könnt. Und Freitag sind wir dann wieder da, dann habe ich auch wieder ein Recht auf Thomas. Morgen kriegst du Thomas und übermorgen kriege ich dann wieder Thomas. Ende der Postecke. Und jetzt ist Dave am Telefon und Dave ist 45. Ja, hallo Domian. Ja, Dave. Ja, ich hatte vorhin gehört, dass jemand da mit seiner Tätowierung Probleme hat. Ja, mit Wiki drauf. Mit Wiki? Ja, einen Vorschlag hätte ich, dass sie aus dem V eine D machen würde, dann hieß das Dicky. Dicky? Und was heißt eigentlich Dicky? Ja, auf Englisch wäre das denn, Dicky ist Englisch und ja, das würde dann Schwanz heißen. Da sind die Frauen auch verschreckt, wenn sie das vielleicht lesen vorher noch, was auf sie zukommt. Ja, auf jeden Fall ist das denn keine Frauenname, ne? Ja, stimmt eigentlich. Aber dann könnten vielleicht die Frauen denken, dass er schwul ist. Oh, ja, oh, und dann oh, ist es auch nicht so gut. Ja, nee, das fiel mir auch noch ein, weil das gleiche Problem hatte ich damals auch gehabt, aber nicht bei der Schambehaarung, ja, sondern auf dem Arm, ne? Ja. Und was hattest du da stehen oder was war da tätowiert? Ja, das war von meiner erste Freundin damals, da war ich glaube ich 16, 17 sowas, mhm, und da hatte ich dann auch noch Chris tätowiert. Wie? Chris? Chris. Chris, wie also die Abkürzung für Christina. Ja, ja, ich verstehe. Mhm. Ja. Und naja, dann sind wir da auseinandergegangen, als ich in Deutschland stationiert war. Mhm. Ja, und zufällig hatte ich auch noch jemand hier kennengelernt, die hieß Christa. Ja. Den hatte ich auch noch lassen können, aber der hatte ich damals weggebrannt mit einer Zigarre, ne? Oh, das war auch nicht die schöne Art, ne? Nee, aber man war ein bisschen dulle im Kopf, ne? Ja. Bisschen angeheitet. Ist es denn richtig weggegangen durch die Zigarre? Wir wollen das jetzt nicht als Anweisung sehen. Ja, ja, ja, die aber, ist tadellos weg. Aber das ist nicht zur Nachahmung. Eine Narbe hinterhergelassen. Ja, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, ne? Nee. Also ich finde den Tipp auf jeden Fall bedenkenswert, dass man aus dem V ein D machen könnte und das heißt dann Dicky. Ne? Ist deine, ja, deine Idee. Oder vielleicht, dass er sich nur Freundinnen sucht, die Vicky heißen. Die Vicky, ja, ja. Das und dann sind die natürlich völlig baff, die Frauen, wenn die sehen, dass ihr Name da steht und sagen, mein Lieber, wie konntest du wissen und was hast du für mich schon alles getan? Ja, nur Vicky ist aber weit und breit gestreut, ne? Ja, das also, ist selten. Muss ich auf die Suche gehen, ja, ne? Von Vicky zu Dicky, ein Tipp von Dave. Ich danke für deinen Anruf. Ja, alles klar, Domian. Und halt die Horn steif, ne? Mensch, das mache ich. Tschüss. Ja, tschüss. So, Hans ist dran. Hans ist 18. Ja. Hey, Hans. Hallo, Domian. Na? Ja, mein Thema ist, ich verprügel Schwule. Du verprügelst Schwule? Ja, mit meinen Freunden ab und zu. So eine Sau bist du? Ja. Warum tust du das denn? Eigentlich so durch meine Freunde angestachelt. Ich meine, so meistens, wenn wir was getrunken haben. Hm. Wie geht ihr denn davor? Wo macht ihr das zum Beispiel? Ja, wir gehen in die Stadt bei uns. Welche Stadt ist das? Muss ich das sagen? Nee, musst du nicht sagen. Okay, dann trinken wir uns halt ein und dann, wenn wir dann halt ein schwules Pärchen sehen, dann prügeln wir uns mit denen, machen die erst an und dann... Wie viele Leute seid ihr denn in eurer Clique? So 11 Mann, würde ich sagen. 11 Mann? Mhm. 11 Jungs, so in deinem Alter aufwärts, so in der Kante. Und wenn ihr ein schwules Pärchen seht, dann fangt ihr mit denen an, also Streit an und dann gibt's Prügel. Ja. Wie schlimm hat das denn schon geendet? Ach, na, also nicht so schlimm, sagen wir, dass jetzt wirklich was passiert wäre dabei. Mhm. Also vielleicht eine blutige Nase oder so. Also so sind wir noch nicht, dass wir... Ja, ja, nur gut, aber ja gut, also eine gebrochene Nase ist dann auch schon hart, ne? Ja gut, aber ich meine, die Sache ist, wir erkennen schon, dass es nicht richtig ist, uns da jetzt so ganz über irgendwelche zwei Leute jetzt herzumachen. Also das schon... Ist zum Teil geht es uns auch um die Befriedigung, sagen wir es mal. Mhm. Und mit jemandem geschlagen zu haben, ist eigentlich bei mir so. Ich habe eigentlich keine besondere Wut gegen Schwule. Mhm. Also es ist in mehrfacher Hinsicht jämmerlich, ne, was ihr harten Jungs da macht. Einmal, dass ihr mit 11 Leuten euch auf 2 stürzt. Ja. Das zum einen. Und zum anderen, dass ihr euch auf jemanden stürzt, nur weil die anders poppen, als ihr poppt. Tja. Ihr Idioten. Tja. Da magst du recht haben, Domian. Ich find's auch nicht, ich meine, ich höre aus dir jetzt heraus, so wie gerade aus dem Anrufer auch, dass du irgendwie es auch nicht so richtig toll findest. Ja, ich habe schon irgendwo Zweifel, weil, ich meine, das war auch nicht meine Idee, da kamen eigentlich eher so die anderen drauf. Ich bin auch dann so in die Gruppe reingekommen und dann gehörte das auch irgendwie dazu. Aber Hans, es ist doch immer so super ärmlich, wenn man sagt, hat gerade der Anrufer auch gesagt, ja, ich mache das aus Gruppenzwang mit. Ja. Was seid ihr denn für Waschweiber, Mensch, wenn ihr das aus Gruppenzwang so einen Mist mitmacht? Ja. Ja, sowas kann ja auch wirklich ganz übel mal enden, dass ja jemand sehr schwer verletzt und dass der im Rollstuhl endet. Weißt du, was passieren kann, wenn 11 besoffene Jungs da auf 2 eindreschen? Ja. Wie oft ist das denn schon vorgekommen? Hm. Tja. Also eine Liste haben wir noch nicht gezählt. Naja. Ich sag mal vielleicht so 2-3 Mal auf 4 Monate vielleicht. Was wird denn passieren, wenn du demnächst sagst, nee, Jungs, also ich mach da nicht mehr mit. Tschüss. Ich denke mal, dann müsste ich mich aus der Gruppe quasi lösen. Also das wird die Gruppe nicht akzeptieren? Nein. Was ich mir auch schon überlegt habe, ob ich das mal mache. Also würde mich sehr beeindrucken, wenn du das machen würdest. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen in der Gruppe, bei 11 oder 12 Jungs, den du vielleicht auch noch auf deine Seite ziehen könntest. Ja, wäre das möglich? Ja, ich denke schon. Du musst ja nicht im besoffenen Kopf mit denen reden, sondern vorher. Mal, wenn ja, man sich... Ich habe schon so 2 gute Freunde, die würden auf jeden Fall zu mir halten. Ja, das ist doch schon mal was. So kann man doch vorgehen. Und dann seid ihr schon mal zu dritt und ihr zieht euch da raus. Obwohl ja das Problem der Gruppe dann, die sich über die Schwulen hermacht, dann auch nicht gelöst ist. Das ist erstmal nicht gelöst, aber es ist gelöst, dass schon mal 3 Leute weniger sind, die sowas machen. Nämlich du und deine beiden Kumpels. Tja, man könnte es auch mal zur Debatte bringen in der Gruppe. Oder das. Wenn du dich das traust, umso besser. Ja, ich meine, so feige sind wir nur auch nicht, oder bin ich auch nicht, als dass ich das nicht sagen könnte. Seid ihr denn, ist das so eine feste Gruppe, macht ihr ganz viele Sachen zusammen, oder sind das so zufällige Zusammenkünfte? Ach, das ist so, sagen wir mal, zusammen sind wir immer so 5 Mann, vielleicht nachmittags, und dann rufen wir uns gegenseitig, also noch ein paar nicht richtig gute Freunde zusammen, halt so ein paar Bekannte, die wir halt so am Wochenende dann eben zum Trinken dann treffen. Sprich das doch mal mit deinen besten Kumpels ab, dass du das zur Debatte bringen willst. Und dann macht das ganz einfach mal, wenn die beiden sind ja schon eingeweiht, vielleicht 1-2 Leute von dir. Ja. Und dann in der größeren Runde. Was denkst du denn persönlich über Schwule? Ganz du, Hans, alleine. Ja, ich meine, das ist die Sache. Ich habe schon in einer gewissen Weise eine Abneigung gegen Schwule, weil die Sexualität liegt mir halt nicht so, sagen wir es mal so. Aber ich denke, irgendwo denke ich auch Leben und Leben lassen irgendwie. Ich habe ja auch nichts Behinderte. Sexuell stoßen sie mich auch, aber über die mache ich mich natürlich auch nicht her. Mhm. Also dass es nicht dein Ding ist, das steht ja auch gar nicht zur Debatte. Ne? Mhm. Du sollst es ja auch nicht machen. Ja. Du sollst nur sagen, okay, jeder so wie er will. Ne? Mhm. Also, quatschen, ne? Mhm. Und raus da, raus aus der, damit das nicht nochmal passiert und nicht nochmal vorkommt, Hans. Ja. Okay. Domian, deine Sendung ist ganz toll. Danke. Okay, und ich werde deinen Rat befolgen. Das ist toll. Ja, okay. Tschüss, Hans. Dankeschön. Tschüss. Herzlich willkommen, René. 28 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, René. Ja, mein Thema ist Bettnässen. Bettnässen? Mhm. Bist du Bettnässer? Ja. Genau, das ist das Problem. Immer schon gewesen? Bis 16, 17 Jahren war ich. Dann habe ich eine eigene Wohnung bekommen. Mhm. Dann war es in Ordnung wieder. Und vor 4 Jahren, als die Beziehung mit meiner Freundin dann auseinanderbrach, dann fing es wieder an. Mhm. Beschreib doch mal, wie man sich das vorstellen muss. Also du pinkelst nachts ins Bett, ohne dass du das weißt. Mhm. Ja, genau. Mhm. Kommt das jede Nacht vor? Nee, nicht jede Nacht. Nur so durchschnittlich so 1 bis 3 Mal in der Woche. In der Woche. Mhm. Und wie ist das dann? Wachst du währenddessen auf oder merkst du das erst am anderen Morgen? Das ist unterschiedlich. Also passiert ja auch nicht immer die gleiche Zeit. Also habe immer versucht, den Wecker mal zu stellen und dann auf Toilette zu gehen, aber das hilft auch nicht. Aber meine Frage war, merkst du das dann, wenn das passiert oder erst, wenn du aufwachst? Also manchmal wache ich direkt danach gleich auf und manchmal dann auch überhaupt nicht. Also dann erst am nächsten Morgen. Während du mit deiner Freundin zusammen warst, lief das alles wunderbar? Ja, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ja. Triffst du da besondere Vorkehrungen in deinem Bett? Hast du da so ein Gummi liegen oder ziehst du eine Windel an oder weiß ich was? Naja, anfangs hatte ich nur eine Einlage drin, eine Betteinlage drin. Mhm. Aber das ist irgendwie nicht so das Wahre und da es dann auch wieder häufiger passiert ist, also jetzt halt 1 bis 3 Mal die Woche, dann ziehe ich halt doch eine Windel an. Mhm. Das heißt, so dein ganzes Leben unter Umständen ist deshalb doch auch sehr eingeschränkt. Ne? Du kannst doch gar nicht so ganz normal irgendwie wegfahren oder dann musst du halt die Windel mitnehmen. Ja, genau. Ja, das ist halt auch ein ziemlich großes Problem alles. Mhm. Sprichst du mit irgendjemandem darüber? Ja, ich wollte eigentlich eine Therapie anfangen. Deswegen hat man mir letztes Jahr auch im Krankenhaus nahegelegt. Und da hat man mir auch 2 Adressen gegeben. Mhm. Und ja, die waren örtlich, aber total viel zu weit weg für mich, da ich nicht mobil bin und ziemlich lange arbeiten muss. Mhm. Warst du wegen dieser Angelegenheit im Krankenhaus? Nee, das war ein anderes Problem. Anderes Problem, die haben das mitbekommen und haben dir das geraten. Mhm. Bis zu deinem 16. Lebensjahr war es auch so? Also die ganze Kindheit und Jugend durch? Ja, also zwischendurch war immer mal wieder in Ordnung gewesen. Und hast du zu Hause gelebt bei deinen Eltern? Ja. Mhm. Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Ja, meine Eltern lebten getrennt, also haben sich ziemlich früh scheiden lassen und war bei meiner Mutter und naja, also hat zwar einiges probiert, aber hat immer irgendwie alles nicht geholfen. Mhm. Hast du irgendwie eine Ahnung, in welchem Zusammenhang das steht, warum das so ist? Ja, das merkt man ja hauptsächlich, wenn irgendwie Stress ist oder so, also irgendwie psychischer Stress oder so. Ja. Hast du zu deiner Mutter ein gutes Verhältnis auch gehabt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Also ich hatte auch so nie jemanden, mit dem ich irgendwie mit meinen Problemen gehen konnte. Mhm. Muss die halt immer irgendwie mit mir selbst ausmachen, klar machen. Also du hast keine schöne Jugend und keine schöne Kindheit gehabt? Nee, nicht unbedingt. Mhm. War das für dich in der Pubertät auch sehr belastend, dass du immer ins Bett gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also nicht nur in der Pubertät allgemein. Haben das damals andere Leute auch mitbekommen und bist du vielleicht deshalb auch gehänselt worden? Nee, also gehänselt nicht von uns. Also im Kindergarten höchstens mal, aber in der Schule, da wussten es dann bloß noch 2 und bei denen war es kein Problem. Mhm. Also ganz interessant ist ja, dass du bist mit 16 von zu Hause ausgezogen. Nee, mit 17. Mit 17, ne? Okay. Also 16, 17 hat die Lehre angefangen und mit 18 habe ich dann also wirklich meine Wohnung bekommen und dann war es ganz weg. Also da. Das heißt also, als du aus dem Umfeld deiner Mutter heraus warst, war es weg? Ja, genau, ja. Mhm. Ich habe mich auch damals sehr bemüht um die Wohnung. Weil Und dann, als jetzt dieser Tiefschlag eintrat, dass deine Freundin dich verlassen hat, dass ihr euch getrennt habt, das hast du nicht verkraftet und dann ist es hier losgegangen. Ja genau, das ist so ein Problem, was ich halt, womit ich irgendwie nicht umgehen kann. René, ich bin auch ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass du in eine Therapie musst. Bin ich mir auch ganz sicher. Ganz sicher, ne? Das hat mit Sicherheit sehr komplizierte Zusammenhänge aus deiner Kindheit, Mutterbeziehung, weiß ich was alles. Ja klar. Was man richtig psychologisch aufarbeiten muss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da nicht auch jemanden in deiner Umgebung gibt, der das kann. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Eigeninitiative damit getrieben, weil mit Therapieplätzen an sich ist ja eh schon ziemlich schwer. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, dass meine Krankenkasse, ich bin in der WKK, und die ist nicht so sehr beliebt. Also die wird von vielen Psychologen überhaupt nicht anerkannt, weil die Zahlen so auch total schlecht in dieser Hinsicht. Mhm. Und dagegen ist die Technikerkrankenkasse, die TK, die ist da wohl sehr spendabel. Und dahin will ich dann noch wechseln, allerdings ist es erst zum Jahresende möglich. Ja. Also das sind jetzt so Detailfragen, ja, über die ich natürlich gar keine Ahnung habe, von denen ich keine Ahnung habe. Aber meine Psychologin hat davon Ahnung. Red doch mit der jetzt auch nochmal ein paar Worte, René. Ja. Ja? Mhm. Also du wirst gleich von uns angerufen, leg mal auf. Mach ich. Ich wünsche dir alles Gute, toi toi toi. Ja, danke. Tschüss, René. Deine Sendung ist super, ja? Danke, tschüss. Okay, ciao. Jetzt ist Gabi dran. Gabi ist 41. Hi, Domian. Hallo, Gabi. Hallo. Was hast du mir zu sagen? Und zwar geht es um das Thema mit dieser Tätowierung. Ja. Und zwar könnt ihr doch aus diesem V ein M machen, wie Martha. Dann wär's der kleine Mickey. Hä? Der Martha? Dann wär's der kleine Mickey? Ja. Ach so, Mickey. Wie ja, Mickey aber Maus. Ja, aber dann, ach so, wie Mickey Maus. Ich würde jetzt so denken, dass dann Mickey könnte ja auch ein Männername sein. Och, nö. Och, meinst du nicht? Also hatte ich wenn eine Frau da normal mitdenkt, die kommen dann schon drauf, was es heißt. Ja, also das ist ein weiterer Tipp. Also man könnte daraus Dicky machen, man könnte daraus Mickey machen. Ja. Mickey in Anlehnung an Mickey Maus. An die Mickey Maus, genau. Ist vielleicht eine Anregung. Ja. Ne? Vielleicht hört er jetzt noch zu und denkt drüber nach. Ja. Ich danke für deinen Tipp. Okay. Kurz und schmerzlos. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Jörg dran und Jörg ist 38. Ja. Also Mickey und Dicky und so, das finde ich irgendwie alles ein bisschen blöd. Das Beste ist, glaube ich, wegmachen. Und ich habe... Kann man es wegmachen? Bist du Fachmann? Ist das dein Thema? Ja, ja, richtig. Ich habe also auf dem Arm seit 20 Jahren Ilona stehen gehabt. Und meine jetzige Frau hat es eigentlich nie gestört. Also sie hat sich auch gleich drüber aufgeregt. Intolerantes Weib, hat sie gesagt, zu der neuen Freundin von dem... Ja. Der jetzt Wiki draufstehen hat. Ja. Aber ich habe es weglasern lassen, weil es mich selbst auch gestört hat. Mit dem Laserstrahl? Mit dem Laserstrahl. Mhm. Und das ist eine ganz coole Sache, das geht einfach und es ist leider nicht so schmerzhaft. Ist das wahr? Ist das wahr? Ja, allerdings, es ist ein bisschen kostspielig. Also ich habe das Glück, dass ich mit der Hautärztin ein bisschen handeln konnte und habe pro Sitzung nicht so wahnsinnig viel bezahlt. Man muss das beim Hautarzt machen lassen. Beim Hautarzt, ja. Richtig. Und das wird dann in mehreren Durchgängen wird das weggelasert und man kann also auch ganz dezent nur das Wiki rausnehmen und ich glaube eine Rose oder sowas hat er, das könnte er dann ja stehen lassen, das ist ja vielleicht hübsch. Mhm. Also was hat das denn bei dir gekostet, das Ganze? Also es kostet pro Sitzung 100 Mark und es sind ungefähr 6 bis 7 Sitzungen. Ist natürlich eine Stange Geld, ne? Und das habe ich ausgehandelt, normal wäre es 280 gewesen. Aha. Aber auch der mit den abstehenden Ohren, ist vielleicht nicht fair, wenn man das so sagt, aber man kann ja auch ein kleines bisschen mehr auf Merkel machen, also dass man so sagt, oh Gott, große Probleme und ich glaube, ich hänge mich auf. Ich meine, dann geht es irgendwann auch an die Krankenkasse. Mhm. Klar, natürlich. Wenn ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich sicher. Erfüllt, ja. Ne? Aber ich habe noch eine Frage an dich. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man das wegkriegt. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, wie man das relativ schmerzlos wegkriegt mit dem Laserstrahl. Es ist ein bisschen schmerzhafter als das Reintätowieren, aber ich spreche jetzt auch für meine rechte Schulter. Ich spreche jetzt nicht für den Genitalbereich. Das ist natürlich eine heiklere Region. Sachen, ja. Ja. Auf jeden Fall geht das mit dem Laserstrahl und dann mit einem Arzt zusammen. Hautarzt gehen und dann eben das ein bisschen aushandeln. Und wenn es einen so sehr stört und einen die Frauen deswegen weglaufen, okay, dann ist es auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Also meins, das war so 4-5 Zentimeter lang. Und vielleicht 1,5 Zentimeter hoch, also schon recht grob, ne? Ja, so stelle ich mir das bei ihm auch vor. Auf jeden Fall, du hast damit gute Erfahrungen gehabt. Wie sieht das denn jetzt aus, nachdem das weggelegt ist? Gar nichts mehr. Das ist ein bisschen vernarbt das und das war's dann. Nee, auch nicht. Das geht weg. Das ist ganz normaler Haut. Pigmentstörung im ersten Moment und das verliert sich auch. Ich danke dir, Jörg, für diesen Tipp. Okay. Alles Gute. Jo, tschüssi. Tschüss. Thomas, 21. Hallo, Domian. Hallo, Thomas. Ich habe zu dem Thema von vorhin mit dem Bettmesser was zu sagen. Mhm. Und zwar hat meine Freundin das Problem auch gehabt. Mhm. Und das ist jetzt zwar schon einige Jahre her, aber ihr hat damals der Hausarzt empfohlen, Klingelhose zum Kaufen. Also die gibt's in... Was für Hosen? Klingelhose nennt sich das. Das ist eine Art... Klingelhose? Genau, das ist so eine Art Gummiunterhose, die so ein Nässe-Sensor drin hat. Mhm. Und wenn man dann, also das mag man ja nicht, wenn man schläft, und dann ertönt dann so ein kleines Geräusch halt. Ach so, jetzt verstehe ich. Die klingelt wirklich, die Hose. Genau. Das heißt, wenn die ein bisschen nass anfängt, nass zu werden, klingelt's. Genau. Und dann hat der Bettnässer die Chance, sofort aufzuwachen und dann das zu unterdrücken oder zur Toilette zu gehen. Genau. Mhm. Gut, das ist vielleicht so ein, wie man damit so umgehen kann. Das löst aber nicht das grundsätzliche Problem, ne? Eigentlich schon. Also bei meiner Freundin ging es 3-4 Tage und seitdem nie wieder. Aha. Also sie hat das geschafft, ohne psychologische Betreuung da rauszukommen mit der Klingel. Ja, weil bei ihr war das ziemlich rabiat. Sie ist also bei ihren Eltern damals war das und sie ist von einer Wohnung in die nächste nachts und hat da an der Haustür geklopft, weil sie im Schlaf, im Halbschlaf dann feuchte Hose gehabt hat. Mhm. Und wollte dann noch aufs Klo gehen, also in fremde Wohnungen. Wie war das denn für dich überhaupt als Freund, wenn man dann mit einem Partner zusammen ist, der dieses Problem hat? Für mich ist das eigentlich kein so großartiges Problem. Hat dich das nicht manchmal doch irgendwie abgestoßen oder angeekelt? Ne, das war ja vor meiner Zeit. Das war vor deiner Zeit? Achso, das habe ich nicht... halt von Erzählungen mitbekommen von ihrer Mutter und von ihr selber. Das heißt, seitdem ihr zusammen seid, ist das alles bereinigt? Das war schon ein paar Jahre vorher, ja. Das war halt bis es so 16... Wo kriegt man denn so Klingelhosen? In so Sanitätshäusern. Also das ist durchaus ein gängiges Produkt. Genau, und das kann man sich, glaube ich, auch verschreiben lassen vom Arzt. Ist sicher auch ein interessanter Tipp, aber dennoch, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht dann doch noch sehr nützlich, dann mit einem Arzt, einem Psychologen, einem Psychiater dann auch nochmal zu sprechen. Ja klar, das hat auf jeden Fall auch andere Ursachen. Das war bei meiner Freundin auch so. Mhm. Thomas, danke für deinen Anruf. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich Manfred, und Manfred ist 35. Ja, hallo. Hallo Manfred. Hallo Domian. Ja, mein Problem ist folgendes. Ich habe keine Lust mehr auf normalen Geschlechtsverkehr. Was heißt auf normalen Geschlechtsverkehr? Ja, ich stehe nur noch auf Strumpfhosen und so. Mich macht die Vorstellung nur geil, wenn ich eine Frau sehe, Minirock, die Strumpfhosen anhat und so. Mhm. Und dann überkommt mich das Gefühl, als ob ich dann werde ich halt geil und muss unanieren. Wie, auf der Straße? Ja, nee, also so schlimm ist es noch nicht. Ja. Ich will doch hoffen. Aber das ist jedenfalls ein Reiz, der dich so antörnt, dass es direkt wirklich dann durchschlägt in dir. Ja, genau. Du sagtest, ich bin nicht mehr fähig zum normalen Geschlechtsverkehr. Nee, das reizt mich gar nicht mehr. Wann fing denn die Ära der Strumpfhosen an? Ah, das ist schon gut 1,5 Jahre her. Wann? Komisch, ne? Warum eigentlich? Durch was ausgelöst? Ich nehme an, dass es irgendwie an der Kindheit liegt oder so, keine Ahnung. Kannst du dich an das erste Mal erinnern, also so richtig, das erste einschlagende Erlebnis vor 1,5 Jahren oder einem Jahr? Ach nee, das zieht sich eigentlich, der Prozess zieht sich eigentlich schon über Jahre hin, aber so, dass das Gefühl halt so stark geworden ist. Ach so, also die Strumpfhosen waren schleichend schon immer präsent bei dir. Ja, ja. Hast du eine Frau oder Freundin zurzeit? Ja, ich habe noch eine Freundin, aber die Beziehung geht in die Brüche darüber. Deshalb, also so gravierend ist das. Ja. Also du hast im Prinzip nur noch Strumpfhosen im Kopf. Ja, genau. Du bist du mutierst im Moment zu einem Strumpfhosen-Fetischist. Ja, genau. Und das ist dann auch irgendwann nicht mehr lustig, wenn das nämlich nur noch daran... Mich macht alles andere nicht mehr an. Mich macht nur noch wenn ich eine Frau sehe in einem Minirock mit Strumpfhose, oder das macht mich halt geil und alles andere... Das heißt, der Sex mit deiner Freundin läuft überhaupt gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Auch wenn sie eine Strumpfhose anzieht, nicht mehr? Nee, gar nichts mehr. Warum das denn dann nicht? Ja, weil mich macht die Vorstellung nicht geil, die nackt zu sehen unter der Strumpfhose oder so, sondern nur, wenn sie auch noch was unter der Strumpfhose trägt. Ja, so, dass ich da wirklich... Aber das könntest du ja arrangieren, dass deine Freundin genau das anzieht, was... Ja, die kenne ich aber ja schon. Ach so. Also ist da die Luft raus? Da ist alles, die Luft ist raus, ne? Klingt merkwürdig. Ja, etwas, ne? Befremdet dich das selbst auch? Ja, natürlich. Mhm. Also es geht mir so langsam, macht es mir Gedanken. Hast du den Eindruck, dass das wirklich fast schon ins Perverse abdriftet? Ja. Mhm. Manfred, schwierige Sache. Wenn das wirklich so, also im Prinzip könnte man ja sagen, okay, wenn er auf Strumpfhosen steht, steht er halt auf Strumpfhosen. Wenn es aber so gravierend ist, wie du es geschildert hast, wird dir wahrscheinlich auch nichts anderes übrig bleiben, als über kurz oder lang dich mal mit einem Sexualtherapeuten zu unterhalten. Ja, die Möglichkeit habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Möchtest du noch einen Tipp haben, eine Adresse oder so? Ja. Dann würden wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, okay. Tschüss, Manfred. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, heute Nacht in der Technik war Leo Scholten und morgen, ich habe es ja schon gesagt, machen wir für die Jungs aus Rühnhausen eine kleine Pause. Morgen sind wir nicht da, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag und dann wieder so wie heute mit einer offenen Talk-Radio-Show. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und freue mich auf Freitagnacht. Bis dahin, ciao.